Unser erster Song, den wir geschrieben haben, jetzt für euch vorgetragen von Lockout. Einige kennen's von Kontur TV, der neue Jugendsender in Cottbus. Dort haben wir ein bisschen über uns geredet. Und da ist dieses Lied entstanden.